ihr hört, Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 140 mit Howard Levy, Eddie Harris, Clark Terry, Doug Quattlebaum, Dan Pickett, Georg Dubowski, June Gardner, Robert Ward and the Ohio Untouchables, Roy Lee Johnson, Drumbago, Walter Bishop Jr., Lindsay Miller und Jimmy Sullivan und dem Nashville Mandolin Ensemble. zwei Altersgenossen, Landsleute und Instrumentalisten mit Virtuosen können, stießen die Pforten von Framatz Musikalisches Fundbüro auf. Den Anfang machte Butch Baldassari mit dem Nashville Mandolin Orchester und dem Star Trek Theme, in Deutschland noch den älteren als Raumschiff Enterprise bekannt. Danach hörten wir Mundharmonikaspieler Howard Levy, einst Mitbegründer von Bela Fleck and the Flecktones, 1951 in den USA geboren, ein Jahr älter als der 2009 verstorbene Baldassari. Howard Levy's Stück Corned Beef on Rye aus dem Jahre 2023 klingt schwer nach Kletzmer, und seine Mundharmonika hat auch etwas von einer Fiedel oder Klarinette an sich. Howard Levy gehört zur absoluten Minderheit der Mundharmonika-Spieler, die tatsächlich auch auf der diatonischen Mundharmonika ohne Ausnahme die chromatische Tonleiter spielen können. Er spielt tatsächlich in 12 Positionen. Das macht unter anderem die Overblow-Technik möglich. Wir werden Levy noch etwas später mit einem Blues in dieser Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro hören. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre brachte der Blasinstrumentehersteller Selmer einen speziellen Tonabnehmer, Mikrofon inklusive Effektgerät auf den Markt, das Veritone. Ich habe mal zwei Beispiele auf zwei verschiedenen Blasinstrumenten herausgesucht. Saxophonist Eddie Harris, Theme in Search of a TV Commercial, ein leicht ironischer Titel dieser Einkomposition, 1968 aufgenommen. Trompeter Clark Terry nahm 1967 gleich eine ganze LP mit dem Veritone im Einsatz auf. It's What's Happening, davon habe ich Take Me Back to Elkhart ausgewählt. zweimal Blues, zweimal Gitarristen und Sänger, die sich auf der akustischen Gitarre selbst begleiteten. Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre war das mit Beginn des Rhythm and Blues gar nicht mehr so oft der Fall, zumal Doug Quattlebaum aus South Carolina Jahrgang 1929 war, das heißt etwa genauso alt wie Screamin' Jay Hawkins, Snappy Brown, Bobby Blue Bland, Bo Diddley und Co., die sich alle dem Rhythm and Blues verschrieben hatten. Nicht so Doug Quattlebaum, der Blind Boy Fuller favorisierte, ein Gitarristen und Sänger aus den 30er Jahren. 1953 spielte Doug Quattlebaum Lissy Lou ein. Nach zwei Singles gab es dann eine etwa 10-jährige Abstinenz von Plattenveröffentlichungen. Mit Beginn des Folk- und Blues-Revivals erschienen dann wieder Veröffentlichungen, unter anderem für das Bluesville-Label. Dan Pickett war gut 20 Jahre älter als Doug Quattlebaum, hatte nicht nur ähnliche musikalische Vorbilder und Vorlieben wie dieser, er nahm sogar für das gleiche Label in Philadelphia auf, Gotham Records. So 1949, Baby, Don't You Wanna Go, das natürlich Kokomo Blues von Scrapper Blackwell als Grundlage hatte. Don't you hear me calling you? You better come out of there before I count to ten. If you don't come out, I'm coming in. If I do, it's gonna be too bad for you. Well, I started to the party the other night down as short as home. I had plenty of loot in my pocket, I was planning on having a ball. Hadn't got this far from the party, about a mile and a half from the dance. But bless my soul, I lost all my gold and I couldn't give you a chance. But I wouldn't let that stop me, call my buddy was waiting out front. Yeah, with eyes to rise, she's going inside with my buddy and Uncle Hump. What in the world are you trying to do? Hey, Liz Lou, don't you hear me calling you? Well, you better come out of there before I count to ten. If you don't come out, I'm coming in. If I do, it's gonna be too bad for you. Now, Liz Lou, what in the world are you trying to do? Hey, Liz Lou, don't you hear me calling you? You better come out of there before I count to ten. If you don't come out, I'm coming in. Now, Liz Lou, what in the world are you trying to do? Hey, Liz Lou, what in the world are you trying to do? Hey, Liz Lou, don't you hear me calling you? Come out of there before I count to ten. If you don't come out, I'm coming in. And if I do, it's gonna be too bad for you. One and one is two, two and one of them three. Quit your snapper and a mama gal, I'm gonna leave you. Seven and one is eight. Running around here, baby, so you gon' get through late. Now I'm crying, oh, hey, baby, don't you wanna go to the 11 Light City, baby? Sweet old Kokomo. Not A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, G, U, WXYZ, grind home, hey, baby, don't you wanna go to the Level Light City with me, that sweet old Kokomo. Did you get that letter I dropped in your backyard? Wanted to come to see, but your other man had me bought. Now crying, oh, hey, baby, don't you wanna go to the Level Light City with me, sweet old Kokomo. Mary had a little lamb, feet was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Followed her down to the station, ticket to Kokomo. Ticket agent see the lamb, say, I declare your lamb can't go. Now crying, oh, baby, don't you wanna go to the Level Light City, baby, that sweet old Kokomo. In Framats musikalisches Fundbüro geht es weiter mit Musik in kleiner Besetzung auf akustischen Instrumenten. Wie angekündigt, hören wir nochmals Howard Levy mit einem Blues, der schlicht und einfach B-Flat Blues heißt, 2023 aufgenommen wurde. Danach der Gitarrist Georg Dubowski mit Versailles aus dem Jahre 2024. Thank you. Nach dem doch sehr europäisch klingenden und von der klassischen Musik beeinflussten Versailles von Gitarristen Georg Dubowski wende ich mich dem Rhythm and Blues der 60er Jahre zu. Das Dreierpack führt der Schlagzeuger Juden Gardner aus New Orleans an. The Jolly Little Midget. Es schließt sich Hot Stuff aus den Jahre 1962 von Robert Ward and the Ohio Untouchables an, den späteren Ohio Players. Das Trio an Liedern vervollständigt Roy Lee Johnson, dessen bekannteste Platte wohl Mr. Moonlight sein durfte. Das hauptsächlich, weil es die Beatles mal aufgenommen hatten. Nobody Does Something for Nothing klingt doch in der Aussage recht verbittert und frustriert. Keine Ahnung, ob das Anfang der 60er Jahre der junge Donald Trump im Radio gehört hatte und es dann zu seinem Lebensmotto gemacht hatte. Thank you. nobody does something for nothing, baby. Only a fool think they do. When somebody does something for nothing, yeah, they'll try, yeah. Hey! No, they don't now. I had a girlfriend once upon a time who I thought couldn't be beat. She played me so cool, yeah, until she got in the driver's seat. She took my diamond ring. She left my life a shame. She took my money, baby. Oh, how I look funny. Nobody, baby. I said, nobody does something for nothing. Nobody, baby, yeah. Hey, no, they don't now. Now let me give you some advice. Be careful of the people that are too nice to you. Watch out for the people that want to do too much for you. Watch out for all the wrong thing they want to do to you. Because they are doing something wrong. Something wrong. Oh, nobody does something for nothing, baby. Today people don't live that way. When you do something for nothing, baby, they're trying to get something out of you. Nobody, baby. I said nobody does something for nothing. Nobody, woman. Nobody does something for nothing. Nobody, baby. Hey. No, they don't now. Es geht für die nächsten beiden Aufnahmen nochmal zurück zum Schlagzeug. Zuerst nach Jamaika, dann wieder zurück nach New Orleans zu June Gardner. Der wurde dort 1930 geboren, lebte als Jugendlicher mit seiner Familie gegenüber etlichen Juke-Joints, in denen Rhythm and Blues gespielt wurde. Seine Eltern vermieteten unter anderem Zimmer an tourende Musiker wie Jacques Dupree oder Toots Washington, die auch das Familienpiano nutzten. June Gardner startete seine eigene Musikerlaufbahn in der Band des Gitarristen Edgar Blanchard, der später unter anderem für Lloyd Price, Little Richard und Clarence Frogman Henry spielte. 1956 spielte June Gardner in der Band vom Vibraphonisten Lionel Hampton. Das dauerte so in etwa 6 Monate. Danach folgte eine Tour mit Ray Charles. Dort gab es aber immer Probleme mit den Finanzen. Irgendwie stimmten die Rechnungen nie und wiesen ohne Ausnahme Vorteile für Ray Charles auf. Das mochte June Gardner überhaupt nicht und packte daraufhin sein Schlagzeug ein, um es bei Sam Cooke wieder auszupacken. Nach Cooks Tod wechselte Gardner dann zu Lou Rawls. 2 bekannte Platten, auf denen June Gardner zu hören war und ist, sind Working in a Coal Mine von Lee Dorsey sowie Tattered Like It Is von Aaron Neville. Doch bevor June Gardner noch einmal mit Hammerhead zu hören sein wird, gibt es Reggae Jaggy aus dem Jahre 1968 vom jamaikanischen Schlagzeuger Drumbago, der eigentlich Arklen Parks mit bürgerlichen Namen hieß und als erster Ska-Schlagzeuger in die Musikgeschichte einging. Drumbago wurde so zum Pionier des Reggae-Schlagzeugs, setzte das Fundament für alles, was folgen sollte. Drumbago war gewissermaßen von Anfang an dabei, 1959 auf der offiziell ersten Ska-Platte Easy Snappin' von Thelonious Beckford. Bei Prince Buster kam er ebenso zum Einsatz. 1969 verstarb er nach kurzer Krankheit. Da muss er so in seinen späten 40ern gewesen sein. Nun also Drumbago and the Blenders, Reggae Jaggy 1968. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh hörten Milestones, ursprünglich von Miles Davis 1958 auf gleichnamigen Album veröffentlicht. Das war aber eben Pianist Walter Bishop Jr. von 1961 mit Jimmy Garrison am Bass und J.T. Hogan am Schlagzeug. J.T. Hogan hatte Mitte der 50er Jahre bei Earl Bostic gespielt und war einer der wenigen Einflüsse von Juden Gardner, die nicht aus New Orleans kamen. Neben dem Texaner J.T. Hogan nannte Gardner unter anderem Earl Palmer, Tenu Coleman und Ed Blackwell als seine Inspirationsquellen. Zum Abschluss dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro geht es nach Nashville. Da spielte 2018 die Gitarristin Lindsay Miller und der Bassist Jimmy Sullivan den Klassiker Isn't It Romantic ein. Das hatte unter anderem schon Fred Astaire eingesungen, als die Eltern dieser beiden Musiker noch nicht einmal geboren waren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Viel Spaß mit Lindsay Miller und Jimmy Sullivan. Isn't It Romantic?